zweiter Teil. Krankheitsbilder und ihre Bedeutung. Du sprachst, was ist des Weges Zeichen, o Derwisch? Höre es von mir, und wenn du hörst, so überlege. Das ist für dich das Zeichen, dass du, obwohl du vorwärts gehst, dein Elend größer werden siehst. Fariduddin Attar.